Always great to worship, huh? Es ist einfach immer großartig anzubeten. Better is one day in the courts of the Lord. Besser ist ein Tag in den Vorhöfen Gottes. Than somewhere else, isn't it? Als irgendwo anders. Okay, we have our biker friends from Switzerland with us. Wir haben unsere Freunde aus der Schweiz, die Biker. And they're all going to come up now and introduce themselves. Die werden jetzt nach vorne kommen, sich vorstellen. And they've become such good friends. Und sie sind einfach so gute Freunde geworden. And they're wearing their colors today. Sie tragen ihre Fahnen, ihre Ausstattung. Disciples of Christ, I like that. Sind Jünger Christi. So, can you guys come up? Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass wir wieder hier sein dürfen. I would like to thank you for allowing us to be here again. Ich war das letzte Mal vor 3 Jahren hier. I was here 3 years ago. Da war es noch unten. We were downstairs? Upstairs. Wir waren oben. Ah, oben. Okay. Und jetzt sind wir hier. And now we're here. Es ist eine angenehm, wenn man hier hereinkommt, ist es sehr angenehm. It's really pleasant when you walk in here. Die Temperatur. The temperature. Ja. Und auch sonst. And everything else as well. Und so soll Kirche sein, angenehm. And that's how church should be. Und herzlich. Pleasant and warm, welcoming. Danke vielmals. Thank you so much. Das letzte Mal habe ich gesagt von Salomo, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Last time I said that Solomon said there is nothing new under the sun. Heute sage ich vom Prediger, alles hat seine Zeit. And today I say from Ecclesiastes, everything has its time. Ihr jungen Leute, habt Geduld. You young people, have patience. Es braucht alles seine Zeit. Everything is in its time. Ihr habt einige Dinge gesehen auf diesem Video. You saw a few things on the video. Und das ist ein Teil von dem, was wir tun auf der Straße. And this is a part of what we do on the street. Und es ist nichts Besonderes. And it's nothing special. Wir gehen auf die Straße und dienen den Menschen. We go to the streets and we serve people. Wie ihr das in verschiedenen Dingen auch tut. As you do this in different areas. Vor 13 Jahren begann diese Arbeit. 13 years ago this work began. Aber es brauchte 8 Jahre Vorbereitung. But it needed 8 years of preparation. Also auch da haben wir Geduld gebraucht. And there we also needed patience. Und heute stehen wir wieder hier. And today we stand here again. Und Heini ist schon viele Male die letzten 2-3 Jahre hier gewesen. And Heini has been here quite often the past 2-3 years. Und er wird noch einige Worte dazu sagen. And he will say a couple of words. Wenn eine Firma größer wird und wächst, dann ist es oftmals üblich, dass man eine Niederlassung eröffnet. So it's common that you open up a, oder eine Filiale. A branch. Und in der MC-Szene gibt es sowas auch. And in the MC scene, there's also, we do this as well. Und dort heißt das nicht Filiale, sondern Chapter. And there it's not called a branch, but it's called chapter. Und Shampoo hat schon gesagt, in der Schweiz hat es 1999 begonnen. And Shampoo already said that it started in 1999. Und vor rund 3 Jahren war die Vision, auch in Wien solch ein Chapter zu eröffnen. And 3 years ago we had the vision to open a chapter in Vienna. Und ja, da sind wir jetzt im Moment dran. Es wächst. And so we are working on it. It's growing. Die Türen öffnen sich. The doors open. Erstaunlich schnell, viel schneller als in der Schweiz. Amazingly quick, much quicker than in Switzerland. Und meine Aufgabe zusammen mit Brigitte ist, immer wieder hierher zu kommen und unsere Brüder zu ermutigen und zu unterstützen. And my task is to come here with my wife Brigitte and just to build up the brothers. Und es geht nicht darum, den Polizisten zu spielen und zu schauen, ob da wirklich alles recht zu und her geht. And it's not my job to be like a policeman and see if everything is going okay. Sondern es soll wirklich eine Unterstützung, eine Ermutigung sein. It should be a support and an encouragement. Weil wir befinden uns im Kampfgebiet. Because we find ourselves in a battle. Und der Feind hat keine Freude, dass wir sowas machen. And the enemy is not happy that we are doing this. Aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, Gottes Liebe zu den Menschen zu bringen. But we have our goal, and that is to bring the love of God to people. Im Speziellen zu den Bikern in die MC-Szene. And especially to the bikers in the MC scene. Und auch mir macht es immer wieder Freude, hier in die Gemeinde zu kommen. And I always have a lot of joy when I come to this church. Ein Kompliment an euch. Ich fühle mich zu Hause. Ihr seid wie ein Teil von mir geworden. This is a compliment for you. You've become like family to me. Okay. Danke schön. It's encouraging, isn't it? Es ist sehr ermutigend. All things to all men. Alle Dinge für alle Menschen zu sein. Right? Jesus was the most culturally relative person who ever lived. Jesus war die kulturbezogenste Person, die je gelebt right. hat. He was all things to all men. Er war And alles für alle Menschen. It's very encouraging. Das ist right. sehr ermutigend. Someone once said, Jemand sagte einmal, if you want to reach people, wenn du Menschen erreichen möchtest, who no one is reaching, die niemand bisher erreicht hat, you have to do things, dann musst du Dinge tun, that no one is doing. Die bisher niemand getan hat. Amen, right? Amen. If you want to reach people, no one is reaching. Wenn du Leute erreichen möchtest, die niemand erreicht, you've got to do things no one is doing. Und dann musst du Dinge tun, die niemand tut. And if you sit and talk with these guys, they tell you stories. Und wenn du dich mit ihnen hinsetzt, ein bisschen zuhörst, die können dir Geschichten erzählen. How they get into these cultures. Und wie sie in diese Kultur da hineinkommen und eindringen können. These cultures are ultra, ultra closed. Und wie sie normalerweise einfach ultra verschlossen sind. And how God opens doors and und they get into these places. Gott die Türen öffnet, dass sie hineinkommen in diese Orte, in diese Plätze. And they become friends with people who don't want friends. Und sie Freunde werden mit Leuten, die eigentlich keine Freunde wollen. People who are dangerous. Leute, die eigentlich gefährlich einzustufen sind. Very dangerous. Einige sehr gefährlich. And they were telling me that if they drive their bikes here with their jackets on, with their vests. Sie haben mir erzählt, dass wenn sie hier ihre Motorräder fahren und die Westen anhaben, they have to call Vienna to get permission from the bikers here. Dann müssen sie in Wien anrufen, damit sie auch die Erlaubnis bekommen von den Bikern hier. Because it's very territorial. Weil da gibt es so Territorien, so, so Gebietshoheiten. It's a whole another world, das ist aber eine ganz andere Welt, that you and I have no idea of. Von denen ihr einfach keine Ahnung habt. Once in a while we have a Harley Davidson pull up to us next to at a red light. Von Zeit zu Zeit kommt so eine Harley Davidson so, die fährt so dran vorbei. And we see this guy. Und da sitzt ein Mann drauf. And he comes from a world we have no idea. Und er kommt aus einer Welt, von der wir keine Ahnung haben. So thank the Lord. Thank Aber you so danke much. Für den Herrn, dafür, dass er das tut. Thank you for your friendships. Und danke für eure Freundschaft. And for what you do. Und für das, was ihr tut. In Jesus' name. In Jesu Namen. Also, Grant is back. Der Grant ist wieder hier. And your wife's not here? She's not, unfortunately. Sie ist glücklicherweise nicht how hier. How is it being married? Wie ist es? She still likes you. Also soweit geht's mir gut in meiner Ehe. Sie mag mich immer noch. It's amazing. That was our prayer. That was so, das ist erstaunlich. Das war genau unser Gebet. Yeah. Und wir beten we weiter. Will continue to pray. Yeah. Und wir beten yeah. weiter. That was such an awesome wedding. It das war einfach so eine super fantastic. Hochzeit. And of course Nate and Inza. Und Nate und Inza. We've had just great weddings and großartige Ehen oder Hochzeiten, auch das Stipo. And his lovely bride. Und die Edith. Edith, yeah. We've had great weddings. Das waren okay. großartige Hochzeiten. Well, praise the Lord. Preisen wir den Herrn dafür. Okay, Father, bless these words, I ask. Vater, bitte segne diese Worte noch und In bitte Jesus dich. Name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I got the chance this week to go to Russia. Ich habe diese Woche die Möglichkeit gehabt, nach Russland zu gehen. For 5 days. Für 5 Tage. And I got to do a seminar for 3 days. Konnte ich für 3 Tage ein Seminar halten. How to be a culturally relevant church. Wie man eine kulturell relevante Gemeinde ist. And the first thing we talked about is the establishing of values within the church. Das erste, worüber wir sprachen, war, wie man Werte innerhalb der Gemeinde begründet. That would make us more like Jesus. Die uns mehr wie Jesus machen. Because we can have all the everything outward that we need. Wir können all das Äußere haben, was es so braucht, um da an die Kultur anzudocken. And we need the outward. Und wir brauchen auch das Äußerliche, ja. The best we can do. So gut, wie es nur möglich ist. But we need the heart that loves people for who they are. Wir brauchen das Herz, was Menschen liebt, da wo sie stehen und gehen. I want to turn to a verse, couple verses today. Ich möchte einmal zu ein paar Versen hingehen. That I've read many, many, many times. Die ich viele, viele Male gelesen habe. Since I became a Christian. Seitdem ich Christ geworden bin. It's found in Romans 5 and Romans 6. Findet sich zum Beispiel in Römer 5 und 6. I even memorized these chapters word by word. Und ich habe sie sogar Wort für Wort auswendig gelernt. Just adding word after word after word and memorizing it and chewing it and chewing it. Ich habe sie auswendig gelernt, indem ich da praktisch Wort an Wort aneinandergereiht habe und es wirklich durchgekaut habe. And asking God over and over again. Und ich habe immer und immer wieder Gott gefragt, What are you talking about? Worüber redest du da? No idea what you're talking about. Ich habe keine Ahnung, was das da eigentlich bedeutet. These two chapters are central to our experience as believers. Diese zwei Kapitel sind ganz wesentlich. Sie sind essentiell für unsere christliche Erfahrung. And yet, chapter 6 is probably the most debated chapter in the Bible. Oh, das Kapitel 6 ist vielleicht das Kapitel in der Bibel, was am meisten debattiert wird, was am meisten Diskussionen hervorruft. Chapter 5 is probably the most powerful chapter in the Bible. Das Kapitel 5 ist vielleicht das mächtigste, das kräftigste Kapitel in der ganzen Bibel. Justified by faith, we have peace with God. Wir sind gerechtfertigt durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. In verse 1. Vers 1. Verse 8, God demonstrated his love toward us while we were yet sinners. Gott hat seine Liebe gegen uns erwiesen, als wir noch Sünder waren. Christ died for us. Indem Christus für uns starb. While we were his enemies. Als wir noch seine Feinde waren. Christ shed his blood, reconciled us. Hat Christus sein Blut vergossen, hat uns mit sich versöhnt. But then, starting with verse 12, it gets really interesting. Dann geht's aber weiter mit Vers 12, dann wird es wirklich interessant. It's very explanatory. Und das ist sehr erklärend. It said Adam sinned. When Adam sinned, als Adam sündigte, sin entered into the world. Drang die Sünde in die Welt hinein. And death came into the world through Adam's sin. Und der Tod drang in die Welt ein durch die Sünde Adams. And so sin passed to all people. Und die Sünde drang durch zu allen Menschen. And as a result, death. Und als Folge war der Eintritt des Todes. Now death does not mean annihilation. Tod bedeutet nicht einfach eine Auslöschung. It means alienation. Bedeutet vielmehr eine Entfremdung. Separation. Eine Trennung. Physical death is a separation of your spirit from your body. Der physische Tod ist die Trennung von deinem Geist und dem Leib. Eternal death is separation between you and God. Ewiger Tod ist die Trennung zwischen dir und Gott. But nothing is annihilated, it's just separated, alienated. Da ist niemand ausgelöscht, sondern es ist einfach nur eine Trennung, in dem Sinne eine Entfremdung. So death passed to all people. Und der Tod ist in diesem Sinne praktisch über alle Leute gedrungen. And people began to be born into a state of separation from God. Und so wurden Menschen hineingeboren in diesen Zustand der Trennung von Gott bei ihrer Geburt bereits. In Psalm 58, 3. Zum Beispiel Psalm 58, Vers 3. We came out of the womb speaking lies. Wir drangen aus dem Mutterleib hervor und haben Lügen gesprochen. Psalm 51, David said, I was conceived in iniquity. Psalm 51, ich bin empfangen worden in Unrecht. And so there was this propensity or desire to go our own way. Und daraus entstammt diese Neigung oder dieses Verlangen, unseren eigenen Weg zu gehen. We had no choice. Keine Wahl. We were separated from God. Da wir ja getrennt waren von Gott. Even though in our spirit, our human spirit, obwohl in unserem menschlichen Geist, in our conscience, we know there's a God. In unserem Gewissen, wir doch wissen oder wussten, dass es einen Gott gibt. We just live in a state of alienation from him. Und doch leben wir oder lebten wir da so in einem Zustand der Entfremdung von ihm. And so it goes on to say, if you read it at home. Und so geht es da weiter und es sagt er, wenn du das zu Hause liest, all of this happened. All of this happened because of one man's sin. All dies geschah wegen der Sünde eines Menschen. And it just passed into all of humanity. Und das ist einfach übertragen worden in die gesamte Menschheit. And then toward the end of the chapter it says. Dann am Ende des Kapitels heißt es. And I'll put it on the screen now. Wir sehen es gleich auf dem Beamer. The end of Romans 5. Am Ende von Römer 5. Where sin increased, grace. Should I finish? Where sin increased, grace abounded all the more. Wo die Sünde zugenommen hat, hat die Gnade umso mehr zugenommen. Now watch the next phrase. So that as sin reigned in death. Auf das gleich wie die Sünde geherrscht hat im Tode. Sin reigns in death. Die Sünde hat geherrscht im Tode. When we are separated from God, als wir getrennt waren von Gott, that's where sin reigns. Das war dieser Zustand, wo die Sünde regiert. And that's the devil's strategy. Und das ist die Strategie des Teufels. Get us to be alienated from God, uns dahin zu bringen, dass wir entfremdet sind von Gott. And then everything takes its course. Und dann nimmt alles seinen Lauf. Seinen He doesn't Lauf. Have to get me to sin. Er muss mich gar nicht dahin zu bringen, dass ich sündige. All he has to do, alles, was er tun muss, ist, is separate me from God. Mich von Gott zu trennen. And when he separates me from God, und wenn er mich von Gott trennt, sin will reign. Dann wird die Sünde regieren, sie wird herrschen. Even so, grace would reign through righteousness. Dass auch so eben die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit. To eternal life through Jesus Christ our Lord. Zu ewigem Leben durch Jesus Christus unseren Herrn. And that righteousness is the gift of righteousness. Und diese Gerechtigkeit ist eine Gabe der Gerechtigkeit, ein Geschenk. That God would give us. Das Gott uns ja schenkt. Now let's go to Romans chapter 6. Nun gehen wir weiter zu Römer Kapitel 6. Everybody say, ooh. Okay. What shall we say then? Was sollen wir nun sagen? Are we to continue in sin? Sollten wir in der Sünde verharren? That grace may increase? Auf dass die Gnade zunehme? Now, Paul asks this question. Paulus